Deutschlandfunk. Rock etc. Bluegrass ist eine ganz spezielle, rein akustische Spielart amerikanischer Musik. Eine typische Volksmusik. Manche sagen Kunst für Hinterwäldler. Von moderner Popmusik ist Bluegrass eigentlich weit entfernt. Eigentlich, denn eine Band geht völlig unkonventionell ans Werk. Hazy Dixie nimmt Klassiker und Standards aus der Rockmusik und überträgt sie auf die charakteristischen Bluegrass-Instrumente Banjo, Geige, Mandoline und das mit einer gehörigen Portion Humor. Knut Benzner bat Hazy Dixie vor das Mikrofon. Hello, hello. If I'm not clipping you now, I'm probably not going to clip you. I love the way you wear that hat. Mit der Absicht, noch einmal den Kalawassee River sehen zu wollen, bevor es ihm ein großer Stausee wird, machen sich der Naturfanatiker Louis Medlock und seine drei Freunde auf ein Wildwasserwochenende auf, anstatt Golf zu spielen, wie der Trailer zum Film lakonisch anmerkt. Dieses Wochenende ins ihnen unbekannte und unbefestigte Hinterland wird ihr Leben dramatisch verändern. Bis hin zum Tode der Protagonisten. Wobei der Zuschauer nicht einmal weiß, wer mit den Protagonisten gemeint ist. Denn das Unangenehme und zugleich Souveräne an John Bormans Deliverance, Erlösung, deutsch mit dem dümmlichen sowie porösen Titel Beim Sterben ist jeder der Erste aus dem Jahr 1972, ist, dass jener Zuschauer hin und her gerissen ist, von welchem moralischen Standpunkt aus die Geschichte eigentlich erzählt wird. Das Schöne an dem Film ist auch seine Langsamkeit und ein musikalisches Intermezzo gleich am Anfang. Die vier Städter, gesetzte und erfolgreiche Männer, treffen in dem erwähnten Hinterland auf zwei Typen in einem Pickup-Truck. Einer der beiden Typen, älter schon, abgerissen in Latzhosen, fragt, ob er den City Boys helfen kann. Die antworten, nein, wir kommen schon klar. Sie steigen aus vor einer alten Art Haus mit angeschlossener Tankstelle. Einer der Städter hat eine Gitarre dabei. Auf der Veranda des Hauses, das eher eine Hütte ist, sitzt ein Junge mit Banjo. Debil, das Produkt von Inzest. Zwischen dem Jungen und dem Städter mit der Gitarre entwickelt sich ein musikalisches Zwiegespräch. Wobei der Städter, der Intellektuelle, die Phrasen vorgibt und der Junge sie beantwortet. Einfach so, aus sich heraus. Als wäre es naturwüchsig, so und genau so Banjo zu spielen. Zur Überraschung, nein, zur Verblüffung der Städter natürlich. Der ältere Typ aus dem Pickup tanzt. Er tanzt, wie man dort tanzt. Er schüttelt seine Beine. Das Lied ist aus und der Städter fragt, wie es mit einem weiteren wäre. Der debile Junge wendet sich fast abgestoßen ab und verweigert den Handschlag. Die Geschichte nimmt ihren Lauf. Was sie zeigt? Das Missverständnis zwischen Stadt und Land, die Verkennung der Verhältnisse und, um noch deutlicher zu werden, die unüberwindbaren Gegensätze. Hier die City Slicker aus den Suburbs, da der White Trash, der weiße Abschaum. Denn als genau das wurden die Bewohner der Appalachen bis weit ins 20. Jahrhundert wahrgenommen und bezeichnet. Und was hat das nun wieder mit der laufenden Dreiviertelstunde zu tun? I'm John Wheeler from the band Hayseed Dixie. Ein Hayseed ist umgangssprachlich ein Bauerntölpe. My character that I play on stage is Barley Scotch from Hayseed Dixie, but yes. We're all from the sort of Appalachian Mountains of East Tennessee. It's where we all were born and raised. Yeah. Der Film spielt in Georgia, aber das macht nichts. Tennessee liegt nordwestlich darüber und die Appalachen ziehen sich auch durch diesen Staat. Die Bauerntölpe trafen sich dann allerdings in Nashville. Right, yeah. We were basically all sitting on my front porch one day, drinking some beer, and this was a little over 9 years. Richtig so, John Wheeler. Wir saßen alle auf meiner Veranda eines Tages und tranken ein wenig Bier. Etwas mehr als 9 Jahre ist das her. Das macht man so in Nashville am Wochenende. Man sitzt auf der Veranda, grillt rum, trinkt Bier und macht Musik. Wir waren schließlich mit Banjo, Mandoline und Fiddle aufgewachsen. Solche Instrumente spielt man althergebracht. Wir hatten natürlich auch Rockmusik im Radio gehört. Also saßen wir auf der Veranda und spielten AC/DC-Songs nach Bier Nummer 12. Und wir dachten uns, wenn uns das Spaß macht, warum soll es anderen Biertrinkern nicht ebenfalls gefallen, wenn sie das hören? Holten ein paar Mikrofone raus und machten das, was unsere erste CD werden sollte. And we never really thought that we were making a record or starting a band really. We thought we were just making something we were going to pass around to our friends to play at their parties and that sort of thing. Ein Haufen AC/DC Songs entstanden an einem Nachmittag. Wir hatten nie daran gedacht, eine richtige CD zu machen oder eine richtige Band. Wir dachten, wir geben die Aufnahmen ein paar Freunden, damit die sie auf ihren Partys spielen können. 38 ist John Wheeler, der Chef der Band. Die anderen Hayseed Dixies, etwa im gleichen Alter, ein wenig älter. Klar, dass Hayseed Dixie ein Wortspiel von AC/DC ist. Klar, dass ein Hayseed dasselbe wie ein Hillbilly ist. Yeah, it is basically a Hayseed and a Hillbilly, basically the same thing. But Hillbilly's not taken as quite as negative of a term usually. Ja, grundsätzlich ja. Ein Hayseed und ein Hillbilly sind dieselbe Sache, wobei Hillbilly Hinterwäldler ein nicht ganz so negativer Terminus ist. Einige der Hillbillies, ein paar der Hayseeds sind sogar studiert. Yeah, sure. Absolutely. Not everybody, no, but sure. Ja, natürlich, nicht jeder, aber doch schon. I'm an educated redneck, I suppose. It doesn't make me better than anybody else. Er sei ein gebildeter Redneck, was ihn allerdings nicht besser als andere mache. She kept her motor clean. She was the best damn woman that I ever seen. She had the sightless eyes telling me no lies, knocking me out with them American thighs, taking more than her share, had me frightened for air. She told me to come, but I was already there. Yeah, the walls was a-shaking, the earth was a-quaking, my mind was aching. We was a-making it to you. Give me all night long. Let me tell you now, you shook me all night long. Working double time on my seduction line. She's one of a kind, she just mine, all mine. Want no applause, just a matter of cause. Made a meal out of me. Come back for more. Had to cool me down to take another round. Now I'm back in the ring to take another swing. Yeah, the walls was a-shaking, earth was a-quaking, mind was aching. We was a-making it to you. Shook me all night long. I have mercy, Lord, you shook me all. Yeah. Shook Me All Night Long, ein Song der ersten Hayseed Dixie CD aus dem Jahr 2001 mit dem folgerichtigen Titel A Hillbilly Tribute to AC/DC, John Wheeler. Ich möchte AC/DC nicht intellektueller machen, als die meisten Leute annehmen, dass sie waren, aber ich sag dir was. Da ist eine Zeile in dem Song Touch Too Much, wo es heißt, She had the body of Venus with arms. Es ist keine Zeile niedergeschrieben von einem einfältigen Reaktionär. Bon Scott redet über eine Statue, über ein Bild. Ich glaube, er war mehr ein Poet, als man ihm erlaubte, einer zu sein, in gewisser Weise. Ein Arbeiterpoet. Die zweite CD, A Hillbilly Tribute to Mountain Love, enthielt ihre Version einiger Rocksongs der 70er. Mostly, yeah. We called it Mountain Love. It was a loosely größtenteils, ja. Wir nannten die CD Mountain Love, weil es eine lose Themensammlung war. Ich wollte Rocksongs finden, naja, das klingt vielleicht schmutzig, die Sex unter Minderjährigen erwähnen. Ich dachte damals, das sei lustig. Wir machten eine Version von Walk This Way. Und es gab einige Radiostationen in den USA, die uns baten, diesen Song nicht zu spielen, wenn wir live bei ihnen zu Gast waren. Ich antwortete stets, warum nicht? Ihr spielt das Lied seit 25 Jahren. Und sie sagten, ja, schon, aber man versteht die Worte, wenn ihr es singt. Er liebe seine Arbeit, sagt er noch. Walk This Way war ein Aerosmith-Song von 1975. Ein Oberschuljunge verliert seine Jungfräulichkeit. Andere Songs, alle zu dem Thema, waren Songs von Queen, Ted Nugent, der Jay Giles Band von Bad Company und den Cars. Kategorisiert als Country. Well, I think people in Europe think of it as country because whenever they hear a banjo or a fiddle, they think of it. Ich nehme an, so John Wheeler, die Leute in Europa denken, es ist Country. Immer wenn sie ein Banjo oder eine Fiddle hören, gehen sie davon aus, dass es Country ist. In den USA hält uns niemand für Country. Sie würden sagen Bluegrass, Mountain Music, Hillbilly. In den USA verstehen sie unter Country Garth Brooks und Shania Twain, McDonald's kooperative Musik. Ich meine, eine Menge Leute kaufen das, also wird es sie zu einem Lächeln bringen. Lass sie, das ist eine große Welt. You almost never hear a banjo in a Nashville Country record. Not much. Almost never. Ich bin an sowas nicht interessiert. Mir erscheint das wie Fließbandmusik, Formel und floskelhaft. Du hörst meist kein Banjo auf einer Nashville Country Platte. Nicht oft, eigentlich nie. Selten genug. Baby, we'll think about you. Think about love. Whoa. Darling, we'll live without you. And your love. Whoa. If I had those golden dreams of my yesterday. Yeah. I would wrap you in the heaven, feel it dying, dying all the way. Feel like making, feel like making love, feel like making love, feel like making love, feel like making love to you. Baby, if I think about you, think about love, whoa. Darling, can't live without you. Live without love, whoa. And if I had the sun and moon and they were shining, shining, yeah, I would give you both night and day. Feel satisfied, yeah. Feel like making, feel like making love. Feel like making love. Feel like making love. Feel like making love to you. And if I had those golden dreams of my yesterday, yeah, I would wrap you in the heaven, feel feel it dying. I ain't all the way. Feel like making. Feel like making love. Feel like making love. Now, baby, I feel like making love. I feel like making love to you. Oh, I feel like making love. Now, baby, I feel like making love. Yeah, I feel like making love. I feel like making love to you. Bluegrass, getragen von der Fiedel und dem Banjo. Schottisch, irisch, deutsche Abstammung, die Musik, ein wenig Skandinavien hier und da, all die, die sich in den Wäldern, in den Appalachen niedergelassen hatten. Ein eigenes, kompliziertes Kapitel der mäandernden Musikgeschichte. Das heißt aber auch, dass Bill Monroe, der Vater der Bluegrass-Musik, dann höchstens jedoch immerhin deren Steigbügelhalter gewesen ist. Oh no, he just walked off the stage of the Grand Ole Opry in 1940 something and named his band the Bluegrass Boys. Nein, nein. Er marschierte in den 40ern auf die Bühne der Grand Ole Opry und nannte seine Band die Bluegrass Boys. I'm not saying Bill Monroe wasn't great. I do think he was an innovator and in some ways he sort of established the five-piece band that everybody thinks of as the bluegrass lineup of a banjo, a mandolin, a guitar, a bass and a fiddle. Er war großartig, Bill Monroe, und er war ein Innovator und er etablierte die Fünf-Mann-Besetzung: Banjo, Mandoline, Gitarre, Bass und Fiddle. Although you can have dobros, you can have harmonicas, you can obwohl have du dobros, mundharmonikas und all das dabei haben kannst, was du willst, aber er etablierte dieses Line-up und nannte seine Band eben die Bluegrass Boys. Die Radio- und die Schallplattenleute wollen Markennamen auf die Sachen tun, um es damit einzuhämmern. Das ist in Ordnung. Die Leute nannten das vorher immer Mountain Music, Hillbilly Music oder Old Time Music. Ich nenne es immer Mountain Music aus den Appalachen, weißt du? Und das blau schimmernde Gras. Bluegrass ist der Name einer Grasart, die dort wächst, wo Bill Monroe herkam. Es ist nicht blau, es ist grün. Doch wohl auch der Name der Musik. Aber die Musik selbst ist nicht so per se aus Kentucky. Sie ist mehr aus den Bergen von North Carolina und Virginia. Haarspalterei. Wollen Sie Bill Monroes, geboren in Roseanne, Kentucky, wollen Sie Bill Monroes Stimme mal hören, wie er im Alter schon noch von Elvis Presley erzählt? I told Elvis, if that would help him to get his start, why I didn't have anything against him. He could go ahead and do it his way of doing it. So we kept our friendship in good shape, Elvis Presley and Bill Monroe. And a lot of other people like the way he sang it. Warum Elvis? Na, weil der Monroes Blue Moon of Kentucky gecovert hatte. Hayseed Dixie. Nein, nicht mit einem Bill Monroe Song, mit einem eigenen Lied. Moonshiner's Daughter. Ein Moonshiner ist einer, der schwarz Schnaps brennt. Nichts Ungewöhnliches in den Bergen. For a wedding, and all the folks were dressed in black. When she said, I do, I said, me too, with a shotgun pointed at my back. I married the moonshiner's daughter. How could I go wrong? Cause the moon Shatter's daughter cooks up corn and water and makes me liquor all night long. Well, the preacher was as drunk as he could get, Lord. And her brothers and her dad were too, of course. Her mom whispered in my ear, if she don't satisfy you, dear, just come on by and get you some of the source. I married the moonshiner's daughter. How could I go wrong? All the moonshiner's daughter cooks up corn and water and makes me liquor all night long. Got a room out on Dickerson Pike. Well, the desk clerk, he asked me, said, how old is she? I said, old enough to know just what I like. I was married the moonshiner's daughter, but how could I go wrong? I was the moonshiner's daughter, cooks up corn and water and makes me liquor all night long. Shiner's daughter cooks some corn and water and makes me liquor all night long. Sie hatten alle vor Hissy Dixie bereits in anderen Bands gespielt. John Wheeler. Yeah, well, yeah, ja, ich war in keiner bemerkenswerten, weil ich bis 27 auf der Universität war. Das heißt, ich spielte an den Wochenenden in irgendwelchen Bands, aber Dale und Don Wayne Reno hatten mit allen möglichen Leuten gespielt. Sie sind ein bisschen älter als ich und sie hatten in der Band ihres Vaters angefangen, als sie 16 waren. Und Jake Byers, unser Bassist, hatte ebenfalls bei einigen Bands mitgemacht. So hatten wir uns letztlich halt kennengelernt. Als ich zurück in Nashville war nach dem Studium, gingen wir in die Kneipen und spielten in diesen Jam-Bands. Man trifft sich und spielt. So fanden wir dann zusammen. 2003 die dritte CD, Kiss My Grass, A Hillbilly Tribute to Kiss. 2004 Let There Be Rock Grass, noch einmal Cover von AC/DC, Motorhead, Kiss, Aerosmith und Queen Songs. 2005 A Piece of Grass, selbes Rezept, allerdings mit einem Franz Ferdinand und einem Green Day Cover. Sie waren sozusagen in der Gegenwart angekommen. Dann eine EP und 2007 Weapons of Grass Destruction. Cliff Richard, die Rolling Stones, die Scissor Sisters, Rammstein und die Sex Pistols. Holidays in the Sun. I don't want a holiday in the sun. I want to go to the new bell, son. I want to see some of history. Cause now I got a reasonable economy. Now I got a reason, now I got a reason. Now I got a reason, and I'm still waiting. But now I got a reason, and now I got a reason to be waiting. Berlin Wall. Sense around sound in a 2-inch wall. While I was waiting for the communist call, I didn't ask for sunshine and I got World War III. I'm looking over the wall and they're looking at me. Now I got a reason, now I got a reason. Now I got a reason and I'm still waiting. Now I got a reason, now I got a reason to be waiting. The Berlin Wall. Staring all day. Well, I got no reason to at all. Now I got a reason, it's no good reason to be waiting. The Berlin Wall. Claustrophobia, there's too much paranoia, there's too many closets going in the floor. And now I got a reason, it's no real reason that I'm waiting. The Berlin Wall ain't there no more. Man muss, wenn man solche Musik macht, singen können. Denn die Harmonien, respektive der dem Stil innewohnende mehrstimmige Gesang, setzt das quasi voraus. Well, that's right. That's one of the big parts. They can be really high. They can be, you have to sing really high sometimes. Das ist richtig. Es kann sehr hoch werden. Man singt manchmal recht hoch, ja. Ich habe eine tiefe Stimme. Ich singe die Liedstimme, somit sehr tief, was es einfacher für die andere macht. Bill Monroe hatte eine wirklich hohe Stimme. Jeder, der mehrstimmig höher als er singen konnte, junge Junge, ich hätte es nicht geschafft. Aber richtig, jeder sollte ein bisschen singen können. Die großen Chorusse. Und du solltest in der Lage sein, das live zu schaffen. Neulich waren wir in Schweden, eine junge Frau kam und fragte, wie viel von eurer Show ist vorher aufgenommen? Ich sagte, was? Glaub mir oder nicht, nichts kam vom Band. Was du gehört hast, ist das, was wir gespielt haben. Ich weiß nicht, ob es gut war, doch vorher aufgenommen ist nichts gewesen.